esoterischen Kreise innerhalb des Ahnenerbes glauben, dass Deutschlands militärische Stärke nicht ausreicht, um einen kommenden Krieg zu gewinnen. Um die quantitative Unterlegenheit durch eine qualitative Überlegenheit auszugleichen, beschäftigen sie sich verstärkt mit okkulten und paranormalen Phänomenen. Sie sind überzeugt, dass vor langer Zeit eine Zivilisation existierte, die über ein außerordentliches technisches Wissen verfügte. Informationen, die die Jahrtausende überdauert haben und nur gefunden werden müssen, um zu neuem Leben erweckt zu werden. Im Besitz dieses Wissens würde die arische Rasse über alle Feinde triumphieren. Im Fokus des Ahnenerbes liegt der sagenumwobene Kontinent Atlantis, den Himmler ebenso wie seine Thule-Brüder für die Urheimat der arischen Rasse hält. Er ist überzeugt, dass dessen Bewohner, die sogenannten Atlanter, Luftschiffe bauen konnten, die durch unbekannte Kräfte angetrieben wurden. Als Beweis gelten uralte Zeichnungen, auf denen Flugkörper zu sehen sind, die in ihrer Form an moderne Untertassen erinnern. Noch rätselhafter ist eine Landkarte, die der osmanische Admiral Piri Reis zu Beginn des 16. Jahrhunderts erstellt hatte. Auf dieser Karte sind die exakten eisfreien Umrisse der Nordantarktis aufgezeichnet, eines Kontinents, der offiziell erst viele hundert Jahre später entdeckt wurde. Glaubt man den handschriftlichen Notizen des Admirals, griff er dafür auf Quellen zurück, die tausende von Jahren alt waren und entstanden sein mussten, als die Antarktis noch eisfrei war. Wer wusste tausende von Jahren vor Piri Reis, wie der arktische Kontinent ohne Eismassen aussah? Wer besaß die technischen Möglichkeiten, den Kontinent so exakt zu vermessen? Gab es damals tatsächlich eine Zivilisation, die über außergewöhnliches Wissen und Können verfügte? Die geheimnisvolle Karte wird von allen ariosophischen Kreisen als Schlüsseldokument für die Richtigkeit ihrer Theorien angeführt. Nur eine Hochzivilisation, so ihre Argumentation, war in der Lage, eine solche Leistung zu vollbringen. Matt fallen die letzten Sonnenstrahlen durch die Fenster der mächtigen Burgmauern. Rotglühende Holzscheite im Kamin werfen ein züngelndes Licht in den langgestreckten Raum. Auf dunklen Eichentischen liegen Papierrollen mit fremdartigen Schriftzeichen und magischen Diagrammen. Männer in schwarzen Uniformen bewegen sich wie lautlose Schatten durch die Säle und steinernen Flure der Wewelsburg. Die Wissenschaftler des Ahnenerbes prüfen die ausgebreiteten Stücke, sichten jedes der uralten Dokumente. Fundstücke einer wochenlangen, mühsamen Expedition, die eine Gruppe von SS-Archäologen bis in die heilige Stadt Lhasa geführt hatte. Unter den Schriften, die sie nach Deutschland brachten, befindet sich auch eine seltene Ausgabe des heiligen Kanchur. Die hundertbändige Sammlung aus dem 11. Jahrhundert gilt als das wichtigste Buch der tibetischen Mönche und enthält neben den Grundlagen der buddhistischen Religion auch eine Fülle magischer Formeln und Prophezeiungen. Tibet ist für das Ahnenerbe von besonderem Interesse. Das geheimnisvolle Reich auf dem Dach der Welt gilt nicht nur als Wiege der Menschheit, sondern auch als letzter Zufluchtsort einer Priesterkaste, die in der unwegsamen Bergregion ein Reich namens Shambhala geschaffen haben soll. Eine spirituelle Macht, dessen Glückssymbol das Sonnenrad war. Ein linksdrehendes Hakenkreuz, dem positive Energie und magische Bedeutung zugesprochen wurde. Shambhala gilt unter den Arisofen als geistiger Nachfolger der atlantischen Hochkultur und als Bewahrer des Wissens, nach dem man seit Jahren sucht. Als die Holzscheite aufflackernd in sich zusammensacken, wird für einen Augenblick ein schmächtiger Mann sichtbar, der regungslos im Dämmerlicht verharrt. Der mächtige Reichsführer der SS betrachtet versunken das züngelnde Spiel der Flammen. Gefesselt von seinen Fantasien hofft er noch immer auf den entscheidenden Fund, um die Türen in die Vergangenheit aufzustoßen. Tausende von Büchern mit magischem Wissen füllen inzwischen die riesige Bibliothek der Wewelsburg und noch immer ist das Geheimnis nicht gelöst. Der Schatz, den die Zeit bewacht, ist nicht gehoben. Längst hat sich das Kriegsglück von Deutschland abgewendet. Die Armeen verbluten in der unendlichen Weite des Ostens. Die deutschen Städte fallen in Schutt und Asche. Himmlers Gedanken wandern zurück an jenen Abend, an denen Maria Orsic in Trance von der geheimnisvollen Welt Aldebaran berichtet hatte. Damals waren sie dem Ziel so nahe gewesen, die Fesseln der Zeit abzustreifen und in die Vergangenheit einzutauchen, schien greifbar nahe. Als Hitler Mitte der 30er Jahre seine Kriegspläne enthüllte und den Aufbau der Wehrmacht anordnete, ahnten die Ordensbrüder, dass ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen hatte. Je deutlicher sich später die drohende Niederlage abzeichnete, umso intensiver beschäftigten sie sich mit magischen und paranormalen Phänomenen. Ihr Ziel war die Beherrschung der technomagischen Energie und der Bau diskusförmiger Flugapparate, die die Macht des Gegners brechen sollten. Um das Geheimnis der technomagischen Flugscheiben zu lösen, rief Himmler die streng geheime SS-Sondereinheit E4 ins Leben, die alle Meldungen über unbekannte fliegende Objekte sammelte und überprüfte. Über mögliche Ergebnisse wird bis heute spekuliert. Wernher von Braun, einer der Chefdenker der deutschen Raketentechnik, gestand später einem kleinen Kreis: Wir haben vieles aus diesen Unterlagen für uns nutzen können. Sicher ist, es blieb nicht bei Visionen. Wenige Wochen nach den geheimnisvollen Enthüllungen durch Maria Orsic beauftragt die Thule-Führung den deutschen Wissenschaftler Viktor Schauberger mit der technischen Umsetzung der übermittelten Informationen. 3 Jahre später präsentierte dieser das erste Modell einer Jenseitsflugmaschine. Schaubergers Maschine besaß 3 sich parallel zueinander drehende Scheiben, deren entgegengesetzte Rotation einen Antigravitationseffekt und eine Veränderung der Zeitstruktur ermöglichen sollte. Der Thule-Orden war überzeugt, mit diesem technomagischen Apparat einen Prototyp für Flugkörper zu besitzen, die sich in der äußeren Form von allem bisher Bekannten unterschieden und auf vollkommen neuen Flugprinzipien basierten. Himmler verfolgte Schaubergers Forschungsarbeit mit besonderem Interesse. Viele Jahre später, Mitte der 30er Jahre, kommt es zu einem weiteren Treffen, bei dem Schauberger sich zur Zusammenarbeit mit dem Ahnenerbe bereit erklärt. Über die Ergebnisse der Zusammenarbeit wird Hitler regelmäßig informiert. Er war davon so fasziniert, dass er bis zum Kriegsende an Wunderwaffen und neue Flugtechnologien glaubt. Dass die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, zeigt der Ausgang des Krieges. Das Dritte Reich zerbrach. Als sich die Nebel lichteten, wurde das ganze Ausmaß der Verbrechen deutlich. Die Welt lag in Trümmern. Millionen hatten Leben, Gesundheit und Heimat verloren. Die Schatten der Verbrechen reichen bis in die Gegenwart.